Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Erster Anrufer heute Nacht bei mir, das ist Michael, 21 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Und eine Melanie ist auch noch bei dir, lese ich. Meine Freundin. Die ist 18 Jahre alt. Mhm. Michael, weswegen hast du angerufen? Ja, oder ihr? Habe ich so das, oder was heißt das Gefühl? Meine, also wenn wir Sex haben, dann bin es eigentlich immer ich, der das sozusagen zur Sprache bringt. Ich habe manchmal das Gefühl so, dass ich, wenn ich nicht, irgendwie nicht so anfangen würde, sie zu küssen oder so, ja, und eben, ja, oder sie fragen wollte, ob wir nicht miteinander schlafen wollen, dass wir dann eben, wenn es nach ihr geht, sie wird dann da hocken und eben, ja, nichts machen, obwohl sie selber Lust hat auf Sex, ja. Also die Initiative geht immer von dir aus? Genau. War das schon von Anfang an, solange ihr zusammen seid? Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? 8 Monate. 8 Monate? Okay. Ist ja noch nicht so ganz lange. Ja. Wenn du dann die Initiative ergriffen hast, dann macht sie mit. Ja, klar, also es macht ja auch Spaß und so, aber ja, das, also für mich ist es halt irgendwie von dem her ein bisschen, ja, es ist... Dich ärgert das? Du würdest ganz gerne auch mal, dass sie dich anmacht und verführt. Ja, schon. So, fragen wir gleich Schlag auf Schlag Melanie, was da los ist. Gib sie mir mal. Mhm. Hallo? Melanie. Grüß dich, guten Tag, hallo, guten Morgen. Hat er dir das auch schon mal so gesagt oder hörst du das jetzt zum ersten Mal? Nee, das habe ich gestern zum ersten Mal gehört. Gestern? Nach 8 Monaten hat er es dir zum ersten Mal gesagt? Ja. Und, warst du baff? Ja, irgendwie schon, ja. Ich hab das gar nicht so registriert gehabt eigentlich. War dir gar nicht so aufgefallen? Nee. Mhm. Siehst du denn so ein bisschen ein, dass das vielleicht für ihn etwas blöd ist, dass du, dass er immer so die Initiative ergreifen muss? Ja, ich weiß nicht, man ist halt auf verschiedene Gründe unterstellt, warum das so sein könnte. Hat er unterstellt? Ja. Nämlich? Ja, ich weiß nicht, dass ich halt irgendwie, keine Angst hätte, das zu sagen vielleicht, oder keine Ahnung. Du also musst ja gar nicht sagen, du musst ja nur was tun, das reicht ja auch schon aus. Ja, ich weiß nicht, trotzdem, ich habe das selber nicht ganz so bewusst. Ja, frage ich dich trotzdem, also wenn du auch nicht so direkt darüber nachgedacht hast, was meinst du, warum das so ist, dass von dir nie die Initiative zum Sex ausgeht? Boah, das ist schwer. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist nichts Gravierendes irgendwie. Nein, also überhaupt nicht, dass ich mich irgendwie nicht traue oder so. Nee, überhaupt nicht. Und auch an dich ist die Frage, wenn es dann zur Sache geht, bist du dabei und es macht ja Spaß? Ja, sicher. Ja? Ja, ja. Aber es ist halt, es stimmt schon, was er gesagt hat, es ist schon vorgekommen, dass ich halt dann, oder dass es nicht von ihm ausging und ich dann eben gegangen bin und dass irgendwas war, obwohl ich vielleicht auch Lust gehabt hätte. Genau, also wenn das so stimmt, wie er jetzt gerade erzählt hat, der Michael, wenn er nichts machen würde, würdet ihr wie zwei ganz brave, wie Brüderchen und Schwesterchen leben, ne? Ja. So, jetzt hast du die Kritik gestern gehört, jetzt wird sogar groß im Fernsehen, im Radio darüber gesprochen. Meinst du denn, dass du dich verändern kannst und dass du jetzt, wir Männer wollen doch auch mal verführt werden? Weißt du, wir wollen ja auch nicht immer die Initiative ergreifen, Melanie. Ja. Meinst du denn, dass du ihn vielleicht ab und zu mal ein bisschen heiß machen könntest? Ich probiere es auf jeden Fall. Naja, aber jetzt ganz im Ernst. Das scheint ihn ja wirklich ein bisschen zu ärgern und sowas könnte auf Dauer natürlich auch eine Beziehung vielleicht sogar gefährden. Und es ist ja gut, dass er es jetzt ausgesprochen hat. Er hat vorhin zu mir sogar gesagt, er hat halt Angst, dass mir dann manchmal so vorkommt, dass er immer bloß das eine will und immer bloß von ihm ausgeht. Mhm. Aber das fand ich irgendwie auch. Aber du willst das eine ja auch gerne, ne? Ja. Ja, also das ist dann ja schon mal geklärt, dass nicht nur er der scharfe Bock ist, sondern du genauso drauf bist, ne? Ja. Melanie, ob du mir vielleicht ein kleines Versprechen machen kannst, dass du so die nächsten Wochen ab und zu mal ein bisschen härter rangehst an ihn? Der nächste Sex muss von dir ausgehen. Vielleicht sogar gleich nach dem Gespräch. Ich weiß nicht, hört er das jetzt gerade mit? Ja, ne? Er hört, dass ich sage, ja. Ja. Er hört nur, dass du ja sagst. Ne? Ja. Du könntest ihn auch gleich mal so richtig scharf machen. Dass der abgeht wie eine Rakete gleich. Ihr müsst auch gar nicht die Sendung zu Ende gucken. Ich verzichte dann auf euch als Zuschauer. Ja, ne? Könnte ja. Schlimmer. Ja, ich sage jetzt ja. Ja. Was meinst du, wie der sich freut? Was meinst du, wie der sich freut? Du weißt doch, wo du rangehen musst und wie er wahrscheinlich sehr auf Vordermann zu bringen ist, ne? Ja, ja, ja, das weißt du schon, ne? Ja. Also, du weißt, wo man drücken muss, also drückst du gleich. Mach ich. Die Beziehung sonst, ist alles im Lot? Ja, ja. Doch, sonst schau also, mal. Dann müssen wir das auch hinkriegen irgendwie. Ja. Ne? Jetzt gibst du ihm mir nochmal, ich sage noch ein paar nette Worte zu ihm, verrate aber nicht, was gleich passieren wird. Ne? Nein, mache ich nicht. Ja? Also ich verrate es auch nicht, wollte ich sagen. Alles klar. Ja? Tschüss, Melanie. Tschüss. So, jetzt. Aber Michael, du hast doch eine sehr nette Freundin. Ja, das weiß ich. Und sie hat ich das ja nur auch... Glücklich. Ja, sie hat gesagt, dass die Beziehung gut ist. Mhm. Und dass sie das nur auch zum ersten Mal gehört hat gestern. Ja? Und jetzt. Ja, das stimmt. Also ich meine, es ist ja jetzt auch kein wirklich gravierendes Problem, ja. Weswegen ich mich nachts im Bett wälze und sowas. Das ist halt jetzt gestern Abend mehr oder weniger ja. Der Zufall halt zur Sprache gekommen so. Also ich würde an deiner Stelle jetzt mal ein bisschen geduldig sein, vielleicht so ein paar Tage, paar Wochen vergehen lassen und mal die Kleine kommen lassen. Ich bin sicher, die ist so nett, die Melanie, dass das klappen wird. Ja, ja? Das denke ich auch. Also es ist auch hauptsächlich irgendwo, dass ich halt auch, ja, ich komme mir dann halt vielleicht so ein bisschen so vor, dass ich eben so immer nur auf Sex aus bin. Aber sie will's auch, hat sie mir gerade gesagt. Ja, das ja. Wollte ich ja eigentlich auch wissen, aber irgendwie ist es trotzdem immer, es ist was anderes, um was zu klar. Bitten in dem Sinn oder um etwas gebeten zu werden. Also. Also ich bin jetzt ganz optimistisch, lass mal so die nächsten Wochen vergehen und da wird schon was passieren. Ja? Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Gut, ciao. Ihr Lieben, ich möchte euch gerne etwas Post vortragen. Und zwar habe ich euch, die Stammzuschauer und Hörer, werden sich vielleicht erinnern, vor ein paar Wochen nach dem schlimmen Unglück in New York einen wunderbaren Brief bekommen von einem 11-jährigen Mädchen. Ich möchte euch auszugsweise aus diesem Brief nochmal vorlesen. Und zwar kam er am 12.09. Lieber Jürgen, ich heiße Jillian Joanne. Ich bin 11 Jahre alt. Ich habe Angst, dass wir bald Krieg haben. Wie kann man nur so schreckliche Sachen machen? Ich habe solche Angst, dass wir alle bald nicht mehr richtig leben können. Ich möchte doch niemanden hassen, nur weil er anders glaubt. Ich möchte nicht, dass mein Bruder irgendwann einmal andere Menschen erschießen muss. Ich möchte später auch Kinder haben, aber ich weiß nicht, ob das noch geht. Mein Vater ist Amerikaner und lebt in New York. Noch vor einer Woche habe ich ihn dort besucht und wir waren auch am World Trade Center. Jetzt ist alles, was wir gesehen haben, nicht mehr da. Wie gesagt, der Brief ist am 12.09. geschrieben worden. Alles, woran ich glaube, ist jetzt kaputt. Aber ich möchte auch später noch in Frieden leben. Alles, was ich denken kann, ist warum. Vielleicht fragst du dich, wieso ich deine Sendung sehe. Das liegt daran, dass ich nachts oft nicht schlafen kann und dann schaue ich fern. Also soweit der Brief, nochmal vielleicht für euch auch zur Erinnerung. Jetzt habe ich nochmal Post bekommen von der sehr netten Jillian. Und da schreibt sie, schön mit Herzchen gemalt, für den besten Moderator mit dem tollsten Team. Lieber Jürgen, für deine tolle Sendung und dafür, dass du immer zuhörst und für jeden da bist, viele liebe Grüße von Jillian Joanne. Und sie hat mir ein wirklich sehr, sehr nettes und süßes Geschenk dabei gelegt, was ich euch gerne den Fernsehzuschauern zeigen möchte und den Radiozuhörern beschreibe ich es. Die 11-jährige Jillian hat mir einen Schal gestrickt, wo Domian draufsteht und zwar genauso wie das Schild hier mit meiner Telefonnummer. 11 Jahre alt und hat mir diesen tollen Schal geschickt. Ist das nicht süß? Also wenn sie heute Abend auch zuschauen sollte, liebe Jillian, ich finde es super, super nett von dir. Und was du alles kannst, also ich könnte nicht sowas stricken, um nicht zu sagen, ich kann überhaupt nicht stricken. Ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Und ganz lieb. Vielen Dank. Das war das. Und jetzt kommt noch was weniger Freundliches oder weniger Schönes. Ein kurzer Brief noch von Herrn oder Frau G. Milbrecht aus Köln. Und hier steht, sehr geehrter Domian, von Zeit zu Zeit lasse ich mich als Gesprächskulisse von Ihrer nächtlichen Gesprächsrunde im TV beschallen. Manchmal höre ich auch zu. Ich käme mir dämlich und bescheuert vor, mich an Sie in der Öffentlichkeit zu wenden. Was ich eindeutig ablehne, ist die Tatsache, dass Sie alle Gesprächsteilnehmer frech und unverschämt duzen. Ich habe es jedenfalls nicht erlebt, dass sie einen Anrufer, wie es der billigste Anstand gebührt, mit sie angesprochen haben. So, dann endet dieser Brief mit einem sehr fulminanten Satz, nämlich nicht ein jeder möchte mit vielen Schafen auf derselben Weide grasen. Ja, nicht ein jeder möchte mit vielen Schafen auf derselben Weide grasen. Da muss man schon ein bisschen nachdenken drüber. Aber wir haben da eben auch sehr anspruchsvolle Zuhörer und Zuschauer. Zum Beispiel Herrn oder Frau G. Milbrecht aus Köln. Ich danke herzlich für den Brief. Jetzt geht's weiter mit Martin. Und Martin ist 42 Jahre alt. Wo ist er? Hier. Morgen. Morgen, Domian. Hallo Martin, was ist dein Thema? Darf ich irgendwas zu dem letzten Brief sagen? Bitte, ja. Ich bewahre mir immer das Wort du für die Leute, wo ich du Arschloch sagen würde. Ansonsten sage ich schon ganz gerne sie. Ja. Okay, soweit so weit dazu. Ich muss einfach mal über die Lippe kommen. Der Mann hatte wahrscheinlich noch nie Probleme. Ja. Ja, mein Problem ist, also ich vermisse meine Tochter. Du vermisst deine Tochter? Ich kann nichts machen, um sie irgendwie zu bekommen. Selbst gerichtlich oder sonst irgendwas kann ich nichts machen. Wie alt ist die Tochter? 3,5. 3,5 erst? Sie war gerade 7 Wochen im Kindergarten, hat sich prima eingelebt, alles, und jetzt ist meine Frau einfach abgehauen. Also das Kind ist nicht entführt worden oder irgendwie? Nee, meine Frau ist mit ihr abgehauen, aber das ist ja alles auch noch verdreht, weil das abgehauen ist, das kann ich verstehen. Mhm. Aber dass er sich überhaupt nicht meldet, das verstehe ich nicht. Selbst ihr Rechtsanwalt ist ratlos, dass er sich nicht mehr meldet. Du weißt überhaupt nicht, wo die Frau mit dem Kind sich aufhält? Nein. Überhaupt keine Idee? Nein, das ist ja, was mich so fertig macht. Ich sitze hier und schreibe und schreibe und schreibe und ich komme nicht weiter. Hat sie dich denn plötzlich verlassen oder war eure Beziehung vorher schon... Die war am Anknacken. Das war mir klar, dass das früher oder später irgendwas passieren musste. Mhm. Das war mir klar, aber die Ursache liegt viel tiefer. Das ist mir jetzt erst alles klar geworden. Wo liegt denn die Ursache? Ich bin damit nicht fertig geworden, dass sie fremdgegangen ist. Mhm. Und dann habe ich angefangen, nicht mehr zu trinken, sondern zu saufen. Und im Sofa habe ich dann schon mal die unterste Schublade, wie du immer so schön sagst, zu nehmen. Mhm. Und leider gut, das ist mit mir auch passiert. Und ich habe nie gedacht, dass mir das passiert. Du hast sie geschlagen. Ja, leider. Ja. Und das bereue ich so sehr. Und ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Deine Frau ist fremdgegangen, nachdem dein Kind schon auf der Welt war? Nee, erstmal ist sie, bevor das Kind da fremdgegangen. Mhm. Und dann konnte ich mir überhaupt keinen Reim drauf machen. Mhm. Ich hätte mein Leben dafür gegeben, dass sie nicht fremdgehen würde. Mhm. Und ist das denn hinterher noch öfter vor oder regelmäßig vorgekommen? Weißt du, das hat erstmal bei ihr auf der Arbeit angefangen mit einem Arbeitskollegen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie möchte ja mit ihm aufhören, weil sie bei mir bleiben möchte. Mhm. Aber jetzt weiß ich nicht, wie sie das regeln soll. Und der Typ lässt sie nicht in Ruhe, der schubst sie mal in den Spind und so. Mhm. Naja, auf jeden Fall bin ich dann, weil sie nicht reden konnte, zu ihrem Chef und hab dann erreicht, dass sie versetzt wurde. Mhm. Ja. Und dann habe ich das in den 2 Jahren, habe ich das dann so halbwegs im Griff gekriegt und ein bisschen verdrängt auch. Und dann haben wir die Michelle halt aus Liebe gemacht, ne? Ja. Naja, und wie das dann eben so war, war alles wunderbar, prima, klappte. Und jetzt im Mai habe ich dann wieder entdeckt, dass sie wieder mit einem auf der Arbeit am Rumvögeln ist. Entschuldige, aber das haut mich wohl aus der Bahn. Und da wart ihr, habt ihr aber noch, im Mai habt ihr noch zusammen gelebt, gewohnt? Wir haben bis vorletzte Woche Donnerstag zusammen gewohnt. Ach so, ich dachte, das kam so plötzlich, wir waren noch in Urlaub alles. Mhm. Du hast sie dann in der letzten Zeit oft oder sehr schlimm geschlagen? Das war schon heftig, ich gebe es zu, aber... Alles immer nur, weil ich gesoffen habe. Und ich habe ihr ein paar Mal gesagt, ich höre auf zu saufen. Und hast du denn früher auch schon mal große Probleme mit Alkohol gehabt? Nein. Ja. Also das ist jetzt dadurch alles... Ich habe den Anschlag wieder aufgehört, weil ich weiß, ich brauche das Zeug eigentlich nicht. Mhm. Guck mal, ich habe mich hingesetzt, neben ihr, während sie Bier getrunken hat, habe ich nichts getrunken. Da hat sie immer gesagt, komm, hast ein Versprechen gegeben, brauchst du nicht einhalten. Und dann bin ich wieder umgefallen wie so ein nassen Sack. Ist die kleine, ja. Ist die kleine Michelle, hast du hast gerade den Namen genannt, 3,5 Jahre alt, ist das euer einziges Kind? Oder? Ja. Ja. Nein und alles, glaubt mir das. Nur gibt es doch bestimmt eine Schwiegermutter oder Verwandte. Ja, das ist ja, was ich überhaupt nicht verstehen. Super Verhältnis haben wir zu denen, alles. Und die wissen auch und nicht. Und damit ist es sich nicht. Also das heißt, die ganze Familie ist im Moment... Nee, keiner weiß was. Also ich meine, die ganze Familie ist in Sorge jetzt. Bitte? Die ganze Familie ist in Sorge jetzt. Ja, aber da ist die Sorge, bei meiner Schwiegermutter hat sie, glaube ich, weil meine Schwiegermutter im Verband am Arbeiten ist, vom Kleingärtnerverein, da hat sie 2-mal angerufen und das war dann auch. Mhm. Hat ihr gesagt, brauchst du keine Sorgen machen, Michelle geht's gut, mir geht's auch gut und tschüss. Mhm. Das war alles. Mhm. Mein Problem ist jetzt, ich möchte, dass sie wieder in den sozialen Kreis reinkommt, Kindergarten, Schwimmkurs, weil ich, pass auf, meine Frau war arbeiten und ich war der Hausmann. Gut. Ja. Aber da musst du natürlich auch irgendwas bereit sein zu geben dafür. ich habe meiner Rechtsanwältin gesagt, sie kann das niederschreiben für meine Frau, dass ich nicht mehr trinke, keine Gewalt mehr ausübe. Mhm. Und zur Liebe meiner Tochter, weil ich weiß, dass das Rauchen für sie auch nicht so ideal ist, ich würde sogar das Rauchen aufgeben. Nur jetzt im Augenblick schaffe ich das nicht, weil ich bin am Pfaffen wie ein Weltmeister. Sag mir dann, Martin, wie doll hast du sie geschlagen? Ach, mein, wenn ich das jetzt beschreiben soll, das ist schon... Also ich würde sagen, für eine Frau ist es scheiße. Ja, sag mal, was genau, wie sehr hast du sie geschlagen? Ja, ich sag mal, wir haben uns über das Problem unterhalten und ich war nicht mehr ganz nüchtern und dann habe ich halt eben gesagt, Mensch, was soll der Scheiß, warum machst du das denn dann? Und sie, ja meine Güte, sowas passiert halt überall und dann ist sie mir übergekommen. Was hast du gemacht? Wohin hast du sie geschlagen? Wie heftig hast du sie geschlagen? Was soll ich jetzt sagen? Die Wahrheit. Wo gibt's denn das? Ja klar, sag ich die Wahrheit, aber ich weiß nicht, was sieht man da als Grenze? Ob ich jetzt so richtig Donner oder ob ich hier richtig ein paar runterhaue? Ja, was hast du denn gemacht? Hast du ihr richtig ins Gesicht geschlagen? Ja, ich habe richtig mit der Hand, habe ich richtig ein paar runtergehauen. Mhm. Weil ich richtig enttäuscht war, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, dass sie das macht. Hat sie geblutet? Nein. War sie im Krankenhaus danach? Nein. Nein. Mhm. Ist auch wieder arbeiten gegangen, ganz normal alles. Mhm. Diese Fremdgeherei, lief die denn bis zum Schluss? Bitte? Die Fremdgeherei, lief die bis zum Schluss? Was heißt jetzt bis zum Schluss? Ja, bis sie weg war jetzt. Weißt du, da war da was? Nee, also, pass auf, das war ganz blöd, wie ich sie entdeckt habe. Ich bin abends im Bett gegangen und sie hat dann noch beim Bier gesessen und ich bin ganz normal ins Bett gegangen. Mhm. Und dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich hoch. Ich denke, was ist denn da? Die ist ja immer noch auf. Mhm. So, und dann saß sie da mit ihrem Handy und war da wieder mit dem Typ, dadurch habe ich das ja dann entdeckt. Mhm. Da habe ich dann nee, gesagt, nicht, dass er schon wieder zugange ist. Mhm. Das war aber jetzt im Mai, oder? Das war jetzt im Mai. Meine Frage war, hat es sich jetzt bis September, Oktober hingezogen? Nee, das wollte ich ihr jetzt erzählen. Weil dann habe ich den Typ angerufen und gesagt, immer Peter, was soll der Scheiß? Mhm. Du weißt ja, die Frau verheiratet ist und alles. Das war ganz blöde. Ich habe angerufen. Da ging seine Frau dran. Mhm. Ja? Mhm. Und die sagte dann, ja, der Peter, der liegt hier neben mir im Bett, der ist doch mit ihr so einem Handy am Rumbasteln und ich bin am Lesen. Warum, was ist denn? Mhm. Er sagt, dann gib ihn mir doch mal ein bitte. Ne? Mhm. Dann gab sie mir und dann habe ich ihm gesagt, Peter, was soll der Scheiß? Dass du mit meiner Frau hier anbändelst, du weißt, dass wir verheiratet sind und ein Kind haben. Mhm. Dann sagt er, wie, was mache ich denn? Ja? Und da sage ich, Karin, komm mal bitte her, hör dir das mal an. Okay, also da ist auf jeden Fall was. Er hat dann sofort abgestritten. Okay, aber da ist auf jeden Fall ist da was gelaufen zwischen den beiden. Ja. Jetzt auch noch bis zum Schluss. So, und die Frau ist ja gut, dann ist er getausend. So, die Frau ist weg. Ja. Du hast die Frau geschlagen und du bereust alles massiv und ganz tief und ganz ehrlich. Ich verspreche, dass ich das ändere. Ich weiß, dass ich das schaffe im Moment. Wie oft hast du sie denn geschlagen eigentlich in der letzten Zeit? Ja, die letzte Zeit eigentlich gar nicht mehr. Ich habe dann ja versucht zu verarbeiten. Wir waren noch in. Wie oft hast du sie geschlagen in der letzten Zeit? Wie oft hast du sie überhaupt geschlagen? Oh, mir nicht, kannst du jetzt echt nicht sagen. Vielleicht 3, 4, 5 Mal, ich weiß es nicht. Mhm. Es war immer wieder, wenn Alkohol im Spiel war. Ich habe dann wieder eine Zeit nicht getrunken. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Tatsache ist, dass es dir unendlich leid tut. Ich schwöre bei Gott, das passiert mir nie mehr. Dass du das sogar schriftlich niederlegen möchtest. Das habe ich niedergelegt. Das hast du sogar. Das Gericht hat dir für mich geschrieben. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie kommst du an deine Frau ran, um ihr das zu kundzutun? Ja, weil ich sie überhaupt nicht erreiche. Sie ruft mich ja nicht an. Ja. Ja. Und du hast hast du jetzt irgendwie eine Hoffnung, dass sie vielleicht heute Abend hier zuhört? Ich weiß nicht, ob sie so weit guckt. Normal ist sie nicht der Typ. Ich gucke schon mal ran, weil ich mir vorstelle, seitdem ich dieses Problem habe, was andere für Probleme haben, wie die lösen. Und du bist ja wirklich so ein toller Moderator, der das dann gut rüberbringt. Und jetzt stecke ich selber drin. Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Hast du denn sofern doch die Hoffnung, dass sie sich vielleicht nochmal meldet in der nächsten Zeit, dass sie ein bisschen Abstand braucht? Ja, ich sag mal, irgendwann muss sie sich ja melden, weil auf der Arbeit meldet sie sich ja auch nicht. Da hat sie sich wohl, wie ich jetzt weiß, nach dem Urlaub krank gemeldet. Das ist aber das Einzige, was ich wohl weiß. Aber sonst weiß ich nicht. Weil sie mich ärgert, dass ja nur, ich sag mal, wenn sie meint, das hat sie nicht mehr ausgehalten, dass sie gehen muss, dann okay, dann hätte sie ja gehen können. Aber warum reißt sie das Kind denn aus dem geordneten Leben raus? Also Martin, natürlich hat man Verständnis dafür, wenn deine Frau fremdgegangen ist und erneut fremdgegangen ist, dass du sehr sauer bist und sehr sickig bist. Ne? Da hat ja nur jeder Verständnis für. Ich habe dir gesagt, die soll ihren Schwiegervater Bescheid sagen, der soll mich vertrümmen dafür. Okay. Dass du so heftig reagiert hast, da hat natürlich kein Mensch Verständnis dafür, aber das siehst du mittlerweile ja auch so an. Ist denn, abgesehen jetzt von diesen ganzen Querelen, ist denn eigentlich die Beziehung zwischen euch in Ordnung? Die war in Ordnung. Ja, aber wenn die Frau fremd geht, stimmt doch da irgendwas. Ja, das habe ich mich auch gefragt, was sie hatte. Aber das ist ja jetzt das beste Beispiel, so wie sie sich jetzt verhält, dass sie also nicht anruft oder bei den Eltern nicht vorspricht oder bei ihren Rechtsanwalt. Ich würde folgendes auch nie gesprochen mit mir. Ich würde folgendes sagen. Also ich nehme das schon sehr ernst und finde es auch gut, dass du sagst, ich verspreche es. Ich habe sogar bei einem Rechtsanwalt niedergelegt. Ich weiß auch, dass ich das in den Griff kriege, weil ich mich mit dem Alkohol freispreche. Okay. So, der zweite Punkt ist, wenn sie auftaucht, dann müsst ihr wirklich ganz, ganz klar und offen miteinander reden, wie die Beziehung ist, wie sie für dich empfindet. Du musst sagen, was du für sie empfindest. Ich liebe sie über alles, genau wie mein Kind. Okay, okay. Aber das ist wichtig, dass sie das nicht... Ja, haben. Aber es ist auch wichtig zu hören, was sie denkt und worüber sie sich verärgert. Das würde mich auch interessieren, aber sie redet doch. So, und wenn das nicht klappt zwischen euch beiden, dann müsst ihr mal 1, 2, 3, 4 Mal in eine Eheberatung gehen. Das habe ich auch niedergeschrieben, dass ich das mit dir auch machen würde. Kannst du alles durchlesen, also kann ich dir vorlesen. Ja, insofern finde ich ja deine Ansätze auch gut. Das kann man einfach nur hoffen, dass die Frau sich bald meldet und dass ihr eben auch im Sinne eurer Familie und für euer Kind nochmal euch eine Chance gebt. Und vielleicht haben wir, es kann ja ein Zufall sein, dass ihr heute Abend vielleicht auch zugeschaut oder zugehört habt. Ja. Also ich bereue zutiefst, was ich gemacht habe, und ich möchte das gut machen, und ich kann es nur gut machen, wenn sie sich melden würde. Gut, das haben wir jetzt so gehört, und hat sie vielleicht auch so gehört, und ich kann nur nochmal meine Hoffnung Ausdruck geben, dass sie sich schnell bei dir meldet und dass ihr in irgendeiner Weise euch arrangiert, zueinander findet, wegen des Kindes allein schon. Ja, das ist so mein Ziel auch. Ja. Weil ich liebe sie auch wirklich noch, auch wenn sie das gemacht hat. Aber ich hoffe, dass sie mir verzeiht, so wie ich ihr verzeihe. Du bist ja ziemlich durch den Wind, und ich würde dir gerne auch noch anbieten, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja, Dominik, ich hätte mal eine Frage. Ja. Sag mal, ich habe ja jetzt ein Problem, dass ich keine Adresse, nichts habe. Mhm. Ich war jetzt schon beim Jugendamt, habe die Sache geschildert, habe da auch gesagt, dass ich sie geschlagen habe und alles. Mhm. Aber ich finde niemanden, der mir wirklich hilft, dass ich mein Kind mal wieder in die Arme nehmen kann. Und wenn ich sie wirklich nur in die Arme nehme... Gut, aber im Moment ist sie ja nun wirklich nicht, sie ist ja weg, die Frau. Das ist ja das Problem. Du legst mal auf, und die Anna, meine Psychologin, ruft dich an. Mhm. Okay? So, mir einen schönen Dank. So machen wir das mal. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Meine Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben eine freie Themennacht heute. Und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Frage ich jetzt beispielsweise auch Andrea. Und Andrea ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, stimmt. Hallo Andrea. Hallo Domian. Erstmal möchte ich sagen, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Finde ich ganz toll. Ja. Und es ist mir ganz wichtig, dass du weißt, um welches Thema es mir geht. Und zwar geht es mir darum, dass ich meinen Freund vor nicht allzu langer Zeit verloren habe. Mhm. Was heißt? Durch die Krankheit AIDS. Durch AIDS, Wie alt war dein Freund? Entschuldigung. Wie alt war dein Freund? Und ich war dabei. Sagst du mir, Andrea, du hast meine Frage nicht verstanden. Wie alt war dein Freund? Er ist in meinen Armen gestorben. Und was mich jetzt so beschäftigt, beziehungsweise was mich auch so auffühlt, ist, dass ich nichts mehr tun konnte. Er konnte zum Schluss noch nicht mal mehr was essen, geschweige denn was trinken. Mhm. Und ich war total hilflos und wusste nicht mehr weiter. Und ich habe keinen, mit dem ich darüber reden kann. Und deswegen habe ich jetzt auch öfter schon bei dir angerufen und bin auch schon öfter durchgekommen. Und deswegen bin ich jetzt so stolz, dass ich mit dir persönlich reden kann, weil ich gerne wissen würde, was du dazu sagst. Ich weiß echt nicht mehr, was das ist. Andrea, ich frage mich mal, weil die Leitung irgendwie nicht so ganz doll ist. Wie alt war dein Freund? Der war 38 oder ist 38 geworden. Mhm. War 37, als er gestorben ist. Und er ist genau wann gestorben? Am 1.3. Jahr. 1.3. dieses Jahres. Und ich konnte ihn, und was mich jetzt so beschäftigt ist, dass ich mich auch nicht verabschieden konnte. Ich meine, er ist zwar in meinen Armen gestorben, aber ich konnte, er hatte nicht die Gelegenheit, ihn zu beerdigen, geschweige denn bei der Beerdigung dabei zu sein. Warum hattest du nicht die Gelegenheit, ihn zu beerdigen? Nein, ich konnte ihn nicht beerdigen. Warum nicht? Er ist abgeholt worden. Und dann war er einfach weg, und er war eine ganze Zeit lang, war er wohl irgendwie im gerichtsmedizinischen Institut, um zu prüfen, ob irgendwelche Fremdeinwirkungen stattgefunden hat. Und aber da musste dafür irgendein Verdacht bestanden haben. Normalerweise ist das ist doch eigentlich nicht normal. Ja, haben wir uns auch gedacht, aber dann haben wir dann irgendwann erfahren, durch viel Rumtelefoniererei und so, dass er dann am 1.3. ist er verstorben und am 3.4. ist er beerdigt worden, ganz anonym. Ohne, dass ihr ohne die andere... Jemanden. Das ist aber sehr sonderbar. Ja. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen? Ich war 2 Jahre mit ihm zusammen. 2 Jahre mit ihm zusammen. Es gab auch Verwandte von ihm, Eltern oder? Ja, zu denen der war kein Kontakt. Also die Mutter hat, nachdem sie erfahren hat, dass er HIV-positiv ist, hat sie ihm die Tür vor der Nase zugeknallt und er stand da mit sich draufgerufen und wusste nicht mehr weiter und seitdem bestand kein Kontakt. Vom Vater weiß ich nicht viel, weil davon hat er nicht viel gesprochen. Ja. Dennoch finde ich das ausgesprochen sonderbar, dass er in die Gerichtsmedizin abgeholt wird. Erstmal das finde ich sonderbar, das muss ja nur auch ein Arzt veranlasst haben. Wahrscheinlich wussten sie gar nicht, was sie mit ihm machen sollten. Wie lange war er denn erkrankt? Wie schwer er erkrankt war? Wie lange er erkrankt war? Wie lange? Also nach meinem Kenntnisstand hatte er die Krankheit 4 Jahre und als ich ihn kennengelernt habe, ja, hatte er sie schon so lange. Das heißt, die Frage war jetzt, wie lange er akut erkrankt war, wie lange du ihn gepflegt hast? Wie lange ich ihn gepflegt habe, ja. Also das war mindestens ein halbes Jahr. So, da gab es ja ärztliche Betreuung, da waren ja ständig Ärzte da und die haben sich um ihn gekümmert. Wer hat denn dann veranlasst, dass er in die Gerichtsmedizin kommt? Die Polizei. Wer hat denn die Polizei alarmiert? Ja, ich habe beim Notarzt angerufen. Ich habe gesagt, können Sie bitte vorbeikommen? Mein Verlobter ist gerade eingeschlafen und so. Und dann haben die mich gefragt, was er denn hatte und so. Ja, und dann sind die vorbeigekommen und haben alles geprüft sozusagen und haben das veranlasst dann. Ja, haben dann festgestellt, dass ihm nicht mehr zu helfen ist und dann kam die Polizei und dann haben sie ihn dann irgendwann mitgenommen. Und dann hat man dich als engste Angehörige oder als seine Freundin nicht benachrichtigt, wann er beerdigt wird? Nein, ich hing in der Luft. Ich musste das alles selber rausfinden und das ist das, was mich fast gar nicht so glauben. Hast du denn nicht nachtelefoniert, was denn nun ist? Und ja, natürlich. Gab es denn sonst irgendeinen? Die haben mich immer vertröstet und haben gesagt zu mir von wegen, wir können Ihnen nichts sagen, Sie sind ja nur die Verlobte, Sie haben da gar kein Mitspracherecht. Es gab keinen Verwandten, mit dem du da hättest reden können, der das in die Hand nimmt? Nein. Gar keinen? Nein. Sehr sonderbare Geschichte. Wie hat denn dein Freund sich eigentlich infiziert, weißt du das? Durch, er hat einem anderen, der infiziert war, bei der Holzarbeit geholfen. Die haben wohl zusammen Holz gehackt, sich die Hände aufgeschürft und mein Freund bzw. Verlobte wusste nicht, dass der andere infiziert war und hat ihm die Hand gegeben, voller Vertrauen. Und da die Hände blutig waren von der Holzarbeit, hat er sich dadurch angesteckt. Und der andere, der war so feige und hat nicht dazu gestanden, sondern hat sich nach dem das Leben genommen. Der war feige. Also, entschuldige, ich bin ganz immer noch völlig baff über diesen Hergang mit der Gerichtsmedizin und dass du davon nichts erfahren hast, dass er anonym beerdigt worden ist. Ja, ich habe sogar bei der Kriminalpolizei angerufen und die haben gesagt von wegen, ja, wir können Ihnen da nicht weiterhelfen, wir können Ihnen keine Auskunft geben, Sie sind ja nur die Verlobte. Als allererstes kriegen Verwandte. Das heißt, du weißt auch gar nichts von den Resultaten der Gerichtsmedizin? Nein. Anonym beerdigt heißt, du hast auch nicht mal eine Grabstelle, wo du hingehen kannst? Nein, habe ich nicht. Ich weiß zwar durch viel Rumtelefoniererei, habe ich in letzter Zeit rausgefunden, wo er beerdigt ist, dass er auf dem Ohlsdorfer Friedhof beerdigt ist, aber das Grab ist anonym und das weiß nur derjenige, der ihn zu Grabe getragen hat, also sprich der Beerdigungsunternehmer. Also finde ich eine ganz schauderhafte Sache, die du da erzählst, dass du deinen Freund zu Tode in den Tod begleitest und dann nimmt man ihn dir weg und er ist weg. Du weißt gar nicht, wo er ist, was los ist. Genau. Ja, das ist doch ganz schauderhaft, weil die Eltern, die wollten zum Schluss überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun haben und wahrscheinlich ist er deswegen so auf diese Art überhaupt beerdigt worden. Hast du gesagt, dass du nicht die Gelegenheit hattest, dich von ihm zu verabschieden? So wie man das vielleicht bei einer Beerdigung, bei einer Trauerfeier macht. Du hattest aber doch Gelegenheit, noch viel mit ihm zu reden, als er schon todkrank war. Ja, haben wir auch getan. Mhm, mh. Er hat auch gesagt, ich soll nicht traurig sein und ich soll nicht so viel weinen und so, aber das ist manchmal so schwierig. Mhm, mh, mh. Hast du damals eigentlich, Andrea, als die Gerichtsmedizin ihn abgeholt hat, hast du dich da schon mit einem Rechtsanwalt in Verbindung gesetzt? Nee. Weil ich das gar nicht weiß, wie ich das machen soll, weil ich dadurch auch durch seinen Tod in die Sozialhilfe abgerutscht bin und ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Das Ganze war am 1.3., er ist ja verstorben in diesem Jahr. Das sind schon viele, viele Monate vergangen und du bist noch so aufgewacht und so traurig, was man, glaube ich, jeder verstehen kann, wenn einem so etwas angetan wird. Das muss man sehen. Ich habe ja niemanden. Mit wem hast du überhaupt über deine Trauer reden können? Mit gar keinem. Mit gar keinem? Nein. Es gab auch keine gemeinsamen Freunde oder keine gute Freundin von dir? Eine gemeinsame Freundin gab es wohl, aber... Da war ich auch eine ganze Zeit lang, aber das ging dann irgendwann auch nicht mehr gut, weil die Tochter verrückt gespielt hat. Und dann habe ich das in die Wege geleitet, dass ich eine eigene Wohnung kriege. Und seitdem habe ich niemanden mehr, mit dem ich über meine Trauer reden kann. Also Andrea, ich glaube, nach dem, was dir da angetan wurde, und vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass du keinen Menschen hast, mit dem du dich mal so wirklich, mit dem du dein Herz ausschütten kannst, brauchst du ganz, ganz, ganz dringend professionelle Unterstützung und Hilfe. Ganz dringend. Es geht jetzt darum, dass du diesen Schock einfach verarbeitest, dass man dir deinen toten Freund weggenommen hat und du gar nicht weißt, wo er ist. Und dass du in irgendeiner Weise Frieden finden musst und dich vielleicht darauf besinnst, dass du ja eben bei ihm warst, dass du dabei warst, als er verstorben ist, dass ihr habt noch Gespräche führen können. Das ist der einzige Trost, den ich habe, dass ich ihm das wenigstens so erfüllen konnte, wie er es sich gewünscht hat. Nicht im Krankenhaus mit irgendwelchen Schläuchen oder was weiß ich, sondern zu Hause in seinem Bett in meinen Armen. Genau, Andrea, und das ist das aller... Das ist der einzige Trost, ja, aber das ist ein ganz großer Trost, finde ich. Das ist ja das Allerwichtigste überhaupt, dass du hast bei ihm sein können in seiner schwersten Stunde. Es wurde mir mal gesagt, dass ich darauf auch stolz sein kann, absolut, dass ich diejenige war, die ihn bis zum Schluss gepflegt hat. Das finde ich auch. Und du wirst überhaupt nicht ermessen können, wie gut ihm das getan hat, dass du da warst. Das andere ist sehr schlimm und sehr traurig. Aber wichtiger ist, dass du ihn gepflegt hast und dass du bis zur letzten Sekunde bei ihm warst. Und dass er in deinen Armen hat sterben können. Das andere ist einfach eine schwere und tiefe Verletzung. Aber du warst bei deinem Freund. Das ist das Wichtigste. Und das ist ein guter Satz, dass du da auch stolz drauf sein kannst. Aber ich finde jetzt ganz, ganz wichtig, weil du so eine Verletzung davongetragen hast, dass jemand dir einfach mal so ein bisschen hilft. Und so wie wir beide das jetzt gemacht haben, dass man einfach mal drüber redet, das tut ja auch gut, wenn du kaum hast reden können seitdem. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass an deiner Stelle 1000 Gedanken durch den Kopf gehen und man da überhaupt keine Ruhe findet. Vor allen Dingen ist es ja auch gesagt worden von der gemeinsamen Freundin damals, dass ich mir doch mal überlegen sollte, ob ich nicht diejenige war, die ihn umgebracht hat. Ach, das ist doch alles Unsinn. Das ist doch alles völliger Quatsch. Was ist das für eine gemeinsame Freundin? Weißt du, ich glaube, dass du jetzt in so einer angespannten Situation bist, dass so ein blödsinniger Satz schon was anrichten kann, den man normalerweise einfach so wegwischen würde. Ich möchte ganz dringend, dass du jetzt in Ruhe, ganz in Ruhe mit meiner Psychologin redest. Das ist die Anna, sehr nette Frau. Und mit Anna wirst du jetzt besprechen, wie dir geholfen werden kann, dass du einen Ansprechpartner kriegst, zu dem du vielleicht einmal in der Woche hingehen kannst, um gemeinsam über deine Traurigkeit zu sprechen. Ja, Andrea, aber es muss jetzt wirklich was passieren, denn alleine wirst du das nicht schaffen. Und du wirst ja immer trauriger und immer aufgebrachter innerlich. Ja? Ja. Leg mal bitte auf und das heißt Anna ruft dich gleich an. Ja, okay. So machen wir das. Und ich wünsche dir wirklich alles Liebe und alles Gute. Ich finde deine Sendung ganz toll und du hast mir schon ein Stück weit geholfen. Und ich werde die auch weiterhin gucken. Ja, und sei du ganz stolz, dass du deinen Freund begleitet hast bis zu seinem Tod. Das ist eine ganz tolle und große Leistung. Okay. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Tschüss. 1.34 Uhr und 1.35 Uhr haben wir. Kurze Pause. Thank you. 1 Uhr 35 und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich kriege gerade hier einen Fax reingereicht. Und das will ich euch kurz vorlesen von Karin Schmidt. Und die schreibt, guten Morgen Domian, gerade hast du den Brief eines Hörers vorgelesen. Ein Du zu sagen schafft Nähe und ich finde es wichtig, diese Nähe gleich bei Gesprächsbeginn zu schaffen. Das hat nichts mit schlechtem Benehmen oder mit geringer Achtung vor dem anderen Menschen zu tun. Schön für ihn, dass er keine anderen Probleme hat und vielleicht sollte man ihm einmal sagen, dass jedes Fernsehgerät auch einen Ausknopf hat. Herzlichen Gruß, Karin Schmidt. Vielen Dank, Karin Schmidt. Es geht weiter mit Inge. Inge ist 35 Jahre alt. Grüße Sie. Gut, jetzt sage ich schon Grüße. Deswegen schreibe ich ja, grüße Sie, Inge, habe ich jetzt gesagt. Grüße dich, Inge. Mann. Ja, ich grüße dich auch, Domian. Erschrecke nicht über meine Stimme, aber irgendwas hat sich an meinen Stimmbädern angelegt und ich bin zurzeit auch im Krankenstand und deswegen kann ich dich auch genussvoll angucken um diese Uhrzeit, ich nicht morgens um 6 aufstehen muss. Du Arme, du bist ein bisschen krank. Ja, ich bin ein bisschen krank. Hoffentlich kein Fieber, oder? Das hatte ich bis am Sonntag, Montag noch, ja. Es geht jetzt wieder besser. Na Gott sei Dank. Und du kannst ausschlafen morgen früh. Genau. Das ist schön. Was ist denn dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, also es war verblüffend. Ich habe durchgesippt und dein erstes Thema, dass sich der männliche Part beklagt hat, dass seine Frau so passiv ist, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Bei mir ist es hundertprozentig andersrum. Du bist also, die Aktive. Ja, ich muss die Aktive sein. Und du musst deinen Mann immer anfeuern. Ja, mehr oder weniger. Es ist so, er liegt halt da und er sagt auch, er ist der Passive. Und wenn ich was will, sein kleiner Freund ist ja immer da für mich und ich kann mir holen, was ich brauche. Ach so. Also der sagt, so, du weißt, wo alles ist, bedien dich, ne? So nach dem Motto. Ja, aber irgendwie, ich meine, wir sind jetzt ein Jahr zusammen und am Anfang ist es vielleicht noch ganz nett, so, ich meine, die ersten Kontakte, wie wir uns näher gekommen sind, war auch ganz nett. Also so meinte, er wird mir nie was tun, was ich nicht will, aber mittlerweile ist es so, ich will was von ihm und er tut's auch nicht. Also ist er denn dann, Inge, beim Sex auch passiv? Oder ist es nur am Anfang so? Naja, mehr oder weniger. Er liegt dann meistens auch unten. Oder eigentlich möchte es schon, dass es mir recht macht und dass es mir gefällt. Mhm. Aber mir gefällt halt, wenn ich weiß, dass es ihn antörnt oder wenn wir beide zum Orgasmus kommen können. Oder wenn er auch mal mit mir spielt. Ich meine, ich bin 35, er wird 40 und ich denke mal, wir sind aus dem kleinen Kindergarten alle raus. Und ich spreche halt auch viel offener über meine Wünsche. Also ich halt in der Regel ist es so, dass, dass er wirklich dann auch während der gesamten Geschichte, während des ganzen Spiels, doch eher zurückhaltend und defensiv ist. Und du wirklich die Zügel in der Hand hast. Ja, also ich meine, ich höre es halt an seinem Atem, dass es ihm gefällt. Ja. Sonst wie, aber wenn ich jetzt zum Beispiel von ihm zum Orgasmus komme, das kann eine Stunde oder zwei dauern, ja, es ist nicht so, dass in 5 Minuten die Sache vorbei ist, dann quasi sagt, okay, jetzt kannst du runter auf die Seite und dann legt er selber bei sich Hand an und dann kriege ich auch einen Blumenkuss von ihm, weil wenn er dann zum Höhepunkt kommt, dann kann er mit mir knutschen, vorher nicht. Aha, vorher nicht? Nein, ich mittlerweile, wie gesagt, es ist jetzt ein Jahr, dass wir zusammen sind und es hat sich eigentlich nichts geändert. Moment, das muss ich aber fragen. Er kann dich erst küssen, dir einen Zungenkuss geben, wenn er zum Höhepunkt kommt oder wenn er gerade dabei ist. Wenn er sich selbst befriedigt und dann zum Höhepunkt kommt und abspritzt, also, dann kann er nicht knutschen, vorher nicht. Also während er sich selbst befriedigt, kann er dich küssen, vorher nicht. Ja. Ja, das manchmal komme ich mir vor wie eine Wix-Vorlage, Entschuldigung, aber wenn ich negativ geladen bin, dann denke ich, wirklich nur schlecht ist die ganze Sache. Würde ich mir auch so vorkommen an deiner Stelle. Das aber wie soll ich ihn, ich manchmal denke ich, er ist ein großes Kind, ja, und er ist irgendwo noch in der Pubertät. Aber naja, mit 40 Jahren. Da ist der Fall bei euch ja ganz anders gelagert als vorhin bei Michael und Melanie. Ja, weil Melanie ging ja dann ab wie eine Rakete, wenn Michael erstmal angefangen hatte, ne? Nein, das ist ich denke, er hält sich immer zurück. Er hat auch ganz am Anfang mal irgendwas gesagt, so mit Sex ist schmutzig. Das hat er dann später zwar abgestritten, als ich dann ja immer wieder über das Thema rede. Wahrscheinlich rede ich ihm auch zu viel drüber, dass er vielleicht schon deswegen keine würde mich aber schon skeptisch stimmen, wenn er mal einmal sowas gesagt hat. Da steckt was hinter. Da steckt eine Haltung und ein bestimmtes Denken hinter. Richtig, aber wie kann ich ihn durch das ganze Reden, da schaltet er sowieso ab oder geht. Ich meine, wir leben ja auch nicht zusammen. Er kommt und geht, wie es ihm passt. Und wenn ich irgendwie ein heißes Thema anschneide, dann ist er sowieso 5 Minuten später weg. Das heißt, du hast schon sehr viel das thematisiert, hast es auf den Tisch gelegt und er nickt ab und macht irgendwie die Schotten dicht oder geht sogar. Ja, genau. Ja. Das ist egal, mit welchem Thema. Weißt du, achso, er ist generell so drauf. Er ist ein Sonnenscheinmensch und wenn es Regentropfen gibt, dann geht er. Na toll. Weißt du, wie das vorher war in Beziehungen bei ihm? War er auch so drauf? Erzählt er das? Wenn ich ihn frage, also er hat einmal, war 7 Jahre lang mit einer fast 10 Jahre jüngeren Frau zusammen, also die war damals so um die 18, 19, wie er die kennengelernt hat. Die war wohl Jungfrau und dann hat immer alles bestens geklappt. Sie sind zusammen zum Höhepunkt gekommen und nach seiner Erzählung gab es da nie Probleme, sie hätte sich ihm angepasst. So hat er mir das geschildert. Und dann denke ich, naja, als ich Jungfrau war, da war mein erster Lover auch der Beste. Sie hat sich ihm angepasst. Das kann ja im Prinzip bedeuten, dass sie genau das gleiche gemacht hat wie du. Ne? Kann bedeuten. Ne? Aber er sagt nein, also so wie also ich meine, wie gesagt, ich verwöhne auch einen Mann gern, also ich lang auch gern den kleinen Freund an und spiele mit dem oder kann auch mal einen Mann zum Höhepunkt bringen mit der Hand oder auch mit dem Mund, das mache ich unheimlich gern, aber das kann nicht immer nur sein. Oder er hat mich noch nie angerührt mit seiner Hand und wenn ich das mal probiert habe, seine Hand mir zwischen die Beine zu tun, dann zieht er sie weg und ach nee, das will er jetzt nicht oder Das macht er auch nicht, nachdem nein, du schon initiiert hast. Wir sind jetzt vielleicht seit einem Vierteljahr so weit, dass er meine Brüste berührt, leidenschaftlich, und da mal dran rumschraubt. Das ist alles aber kein tolles Kompliment für dich, ne? Nee, wenn ich ihn frage, das ist ja auch, ja, mache ich die nicht an, bin ich nicht, nein, nicht super, und meine Brüste sind mega, und die liebt er über alles, aber sage ich, ja, warum spielst du nicht mit ihm? Ich meine, es ist alles genauso für dich da. Wenn man doch mal wüsste, ob er das mit der anderen Frau gemacht hat, mit den anderen Frauen früher. Ja, also ob er da... Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich seine Ex mal anrufen soll, aber ich komme mir dann ja wieder blöd vor. Ja, das ist auch blöd. Absolut, ja, würde ich auch nicht machen. Es gibt jetzt eigentlich zwei Überlegungen. Entweder ist der gestört, hat er eine sexuelle Störung, oder es liegt an dir. Deswegen wäre ich so scharf darauf zu wissen, wie das früher bei den Frauen war, ob er da anders drauf war. Na gut, ich habe ihm ja auch schon viele Vorwürfe gemacht im Punkt, wenn er sagt, er hatte 7 Jahre eine Beziehung, sage ich, du hast mit der Frau auch nicht zusammengelebt. Du bist da genauso gekommen und gegangen, wie es dir gepasst hat. Du weißt überhaupt nicht, was Beziehung bedeutet. Ich habe 7 Jahre mit einem Mann Tag und Nacht in einem Haus verbracht und wir hatten Haustiere etc. Das war eine ganz andere Beziehung. Er ist aber absolut treu, da bist du dir sicher? Das sagt er immer, weil ich habe mich genau eifersüchtig, wie vielleicht, blöd. Vielleicht ist er irgendwie auch ganz anders gestrickt, dass der noch irgendein irgendein Doppelleben führt. Ich bin in ganz vielen Dingen anders gestrickt, aber sicherlich jetzt nicht homosexuell oder nee, nicht. Aber irgendwas anders noch, was er verheimlicht vielleicht und was er so nicht leben kann. Also ich will dir nur ganz ehrlich sagen, dass ich auf Dauer an deiner Stelle mit so etwas nicht leben könnte. Weil es ist letztendlich ja auch eine Diskriminierung. Dass er dich nicht anfasst, dass er dich nicht streichelt, dass er deine Brüste kaum angefasst hat und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas zu einer wirklich gravierenden Beziehungskrise erwachsen könnte. Ja gut, weißt du, wenn es ihm ganz hart geht, dann sagt er immer, ja, er ist nicht beziehungsfähig, das weiß er schon und wahrscheinlich ist es best, wenn wir beenden die Beziehung. Ach, so locker geht er damit um. So, wenn du ihm, weißt du, ich habe... Lass mich fragen, selbst wenn du mir sagen würdest, pass mal auf, wenn dir was dran liegt, dann geh mit mir in eine Paartherapie oder zu einem Sexualtherapeuten, lass uns das gemeinsam machen, liegt dir was dran, dann würde er sagen, ach nö, lass doch sein. Ich meine, so direkt habe ich ihn nicht gefragt. Ich habe halt diverse Bücher, die ich versuche mit ihm zu lesen. Also angefangen von Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Naja. Da lese ich ihm 40 Seiten vor. Und nee, das darfst du nicht machen. Ich glaube, damit drängst du ihn in die Enge und das nervt ihn dann. Aber wenn du das wirklich so formulierst, dass dir das so sehr, dass dir das zunehmend wirklich auf die Nerven geht und dass das letztendlich wirklich eine Störung eurer Beziehung zur Folge hat und du möchtest gerne, dass da ein neutraler Mensch, ein Fachmann, eine Fachfrau sich beschäftigen soll, ob er bereit ist, das zu investieren und ob ihm das so wichtig sei. Ich meine, da kannst du die Nagelproben mitmachen. Ja, aber ich denke mal, dann kommt von ihm, ja, du vertraust mir nicht und jetzt kommst du mir mit sowas. Das hat ja mit Vertrauen nichts zu tun. Es ist ja eine Unzufriedenheit da. Und wenn er glaubwürdig sagt, ich weiß nicht, ich bin gefangen in mir selbst, ich kann nicht anders, dann müsste ihm ja auch daran gelegen sein, dass der Knoten aufgemacht wird bei ihm, damit ihr beide eine gute Beziehung habt und damit dir es auch gut geht in der Beziehung. Ist doch normal und logisch. Also ich würde mir das noch eine Weile angucken an deiner Stelle und dann würde ich dem wirklich die Pistole auf die Brust setzen und sagen, pass mal auf, wenn wir kriegen das nicht hin, lass uns mal ein paar Termine bei einem Paartherapeuten machen. Ich würde es machen. Ja, was hast du sonst für eine Alternative? Der lässt dich ja links liegen letztendlich mit deinen Sorgen oder mit deinen Bedürfnissen. ja, das ist richtig. Über Bedürfnisse haben wir schon oft gesprochen. Dann kommt er immer, sein Bedürfnis ist, dass ich loyal hinter ihm stehe, ja, dass er immer zu mir kommen kann, dass er sich bei mir ausruhen kann, dass er sich fallen lassen kann. So. Und er hat halt noch Angst vor mir. Ja, ich denke immer, ich bin ein Monster. Ja. Wenn ich meine Bedürfnisse äußere, die gehen halt, klar, ein Stück weit in eine andere Richtung, weil ich bin halt auf meinen Partner fixiert. Und was wir machen? Du redest mal eben mit Anna, meiner Psychologin, und die soll dir mal ein paar interessante Adressen aus deiner direkten Umgebung geben. Ja, das wäre natürlich mega. Wir haben das ja hier, und dann kannst du schon mal, hast du das schon mal im Petto, wenn es soweit ist, kannst du sagen, hier, Junge, hier können wir hingehen. Ich rufe da jetzt an, okay? So machen wir das. Das wäre ja super. Gut, Inge, leg mal auf. Ich hoffe, dass es klappt und wünsche dir und euch viel Glück in der Beziehung. Ja, okay, Domian. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Ciao. Ich bin verbunden mit Dirk. Dirk ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo du. Hallo Domian. Hallo du, ja. Also ich möchte geduzt werden, ne? Prima, freue ich mich. Klar. Ich sag dann nicht Herr Dirk. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, es ist so, wir hatten vor 3 Jahren schon mal telefoniert. Vor 3 Jahren? Und damals, heute geht es eigentlich um meine Angsterkrankung. Ja. Also es ist halt so, ich habe halt eine Panikstörung, also eine sehr schwere Angsterkrankung, die halt so aussieht, dass ich fast immer dauernd, wenn ich halt außer Haus bin, den Drang verspüre, auf Toilette zu gehen. Mhm. Also ich habe die Angst entwickelt, mir eine Hose zu machen. Mhm. Das große Geschäft, nicht das kleine Geschäft. Mhm. Ja, das geht halt dahingehend. Das hast du mir damals auch erzählt, ne? Ja, das habe ich erzählt. Also ich weiß es nicht mehr richtig, das Gespräch, aber dass da jemand war, der immer Angst hatte, in die Hose zu machen, das kommt gerade so hoch als Erinnerung. Ja. Ja, das Problem ist halt, dass man nach und nach halt diese Angst in allen möglichen Bereichen entwickelt. Mhm. Dass es bei mir also in der Schule halt so war, dass ich nachher ganz in die Schule gegangen bin und halt sehr oft gefehlt habe, Hobbys aufgegeben habe und so weiter und so fort. Und jetzt der Fakt so ist, dass ich seit etwa 5 Jahren praktisch nur noch zu Hause bin und nur noch sporadisch das Haus verlasse. Das heißt also, seitdem wir damals vor 3 Jahren gesprochen haben, ist es noch schlimmer geworden? Was heißt schlimmer? Es kann ja nicht mehr schlimmer kommen. Ja, schlimmer, aber dass du dich weiter isoliert hast und zurückgezogen genau, hast. Genau, dass alles beim Alten geblieben ist und ich nur zur Therapie oder zu sehr, sehr wichtigen Amtsterminen oder was auch immer mal das Haus verlasse. Das heißt, du machst, also Therapien hast du gemacht seitdem? Etliche, ja, ja. Etliche, die aber alle nichts nutzen? Nee. Also ich meine auch gerade diese klassischen Konfrontationstherapien, die es da gibt, schlagen bei mir überhaupt nicht an. Mhm. Aber ich muss noch mal fragen, es ist nie wirklich passiert, dass du in die Hose gemacht hast? Das hast du damals auch gefragt, das könnte mir eigentlich gar nicht passieren, weil meine Angst ja so übersteigert ist, dass der Super-GAU kann nicht eintreten bei mir, absolut nicht. Ist immer die Angst, wir sagen es nochmal, die Angst, das große Geschäft in die Hose zu machen. Ganz genau, ganz genau. Wie sieht denn jetzt im Moment so dein Leben aus? Du bist 22 Jahre alt, da machen die meisten Leute ganz viel, ja, Ausbildung oder sind im Job. Du sitzt nur zu Hause? Jein, also ich meine, durch die Therapien und so ist natürlich einiges versucht worden. Also es ist jetzt so, dass ich jetzt zum Beispiel einmal die Woche eine Ergotherapie besuche, also eine Beschäftigungstherapie, dass ich mich dann einmal die Woche dann dahin traue und dann irgendwie mit Holzarbeit und was man halt so macht, damit ich vielleicht mal mich an irgendwie sowas gewöhne und später mal irgendwelche Arbeitsmaßnahmen oder Behindertenwerkstatt mal angedacht werden. Während du das dann machst, während du da mit Holz arbeitest oder so, bist du dann auch in Panik? Ja, das ist immer da. Also nur das Zuhause, also jetzt hier die elterliche Wohnung, ist für mich so ein Bereich des Vertrauens oder ein Raum. Du wohnst bei den Eltern noch. Ganz genau, Wie gelangst du denn dann zu diesem Therapieort? Wirst du gefahren? Oder nee, ich habe selbst ein Auto. Das war ja auch noch eine Geschichte für sich, damals einen Führerschein zu machen. Also das ist aber gelungen, unter größter Anstrengung wahrscheinlich. Ja. Hast du denn, wenn du alleine im Auto sitzt, auch die Angst, da könnte was rauskommen? Ja, die Angst ist immer da. Also sobald ich das Haus lasse, ist die Angst da. Also es gibt natürlich dann so Faktoren, die Angst noch stark beeinflussen. Und gerade jemanden mitzunehmen, oder beispielsweise mit dir jetzt am Telefon zu sprechen. Das sind halt so Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin an jemanden gebunden. Mhm. Und da die Angst ja auch groß mit Scham verbunden ist, da das ja auch ein Schamgefühl ist, wovor ich dann Angst habe, ist das halt so, wenn dann jemand dabei ist, meinetwegen im Auto, was ich mir gar nicht so ausmalen möchte, dann ist das halt extrem schlimm so. Achso, am besten fährst du alleine Auto. Ganz genau. Und im Moment geht es ja, weil das relativ anonym ist, du bist am Telefon. Also es ist ja wahrscheinlich viel schlimmer, wenn du jetzt hier neben mir sitzen würdest und wir würden uns darüber unterhalten. Absolut. Das ging fast gar nicht. Absolut, ja. Ja. Also nur ist ja sehr erschreckend, dass in den vielen Jahren keine psychologische Therapie, keine Betreuung dir hat helfen können. Ja, also ich meine, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja, dass ich nach kurzer Zeit schon Depressionen bekommen habe und wie sich jetzt auch nach einigen Jahren Therapie halt rausgestellt, auch eine Persönlichkeitsstörung habe, dadurch oder wodurch auch immer, sind halt auch sehr viele Facetten meiner Erkrankung da, die bearbeitet werden müssen und die Angst steht kaum noch im Vordergrund. Ja, und es wird ja immer schlimmer, je länger du so lebst, wie du jetzt lebst. Genau. Du hast keine Freunde? Doch, ja. Ich meine, was halt so überschwappt in all den Jahren. Also man hatte einen großen Bekannten- und Freundeskreis und das ist jetzt im Laufe der Jahre halt geschrumpft. Das schrumpft doch, weil die auch nur zu dir kommen können. Du gehst ja nicht zu denen, ne? Ja, es gibt ein, zwei Freunde, da fahre ich mal selten hin, sporadisch, also sehr selten. Mit Frauen läuft ja wahrscheinlich auch nichts, ne? Ja, ich meine, es ist ja so, man hatte ja Bereiche gehabt, die nach und nach durch die Angst erst belastet worden sind. Mhm. Also ich meine, die ersten zwei, drei Jahre meiner Erkrankung, so mit 15, 16, vielleicht noch 17, ging es eigentlich noch. Da gab's ja gut, aber jetzt meine ich, wo willst du Frauen kennenlernen? Das ist ja das Lustige jetzt, das ist ja der Grund meines Anrufs. Ach so. Eigentlich. Ach so. Nicht als Rückmeldung, vielleicht auch, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil ich mich jetzt verliebt habe. Ach. Und zwar in die Apothekerin, die bei mir, bei meiner Therapeutin im Haus arbeitet. Ach. Ja, aber das ist, ja, das ist, also ich bin auch ein bisschen jetzt kribbeln im Bauch und richtig verliebt und wir flirten jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ja. Aber das Problem ist jetzt eigentlich, dass ich keine Möglichkeit habe oder keine Alternativen sehe, wie ich diese Frau kennenlernen kann. Mhm. Aber du gehst in die Apotheke und ihr redet auch miteinander. Das, ja, was man halt so redet. Ja, ja. Mhm. Na, ich habe auch damals mal, also vor ein paar Monaten, das ist schon ein paar Monate her, habe ich ihm einen Brief geschrieben, in dem ich halt formuliert habe, wie toll ich sie finde und dass sie jedes Mal so ein Sonnenschein ist, wenn ich sie sehe und dass mich das voll erheitert und so. Hat sie darauf reagiert? Jein, also sie scheint auch ein bisschen schüchtern zu sein und gut, ich meine, ich habe halt jedes Mal das Gefühl, wenn ich in der Apotheke stehe, dass sie nur darauf wartet, dass ich sage, komm, gib mir mal einen trinken oder so. Aber das geht ja irgendwie nicht. Du kannst nicht, das könntest du nicht, ne? Du könntest nicht mit jemandem in einen Café gehen oder eine Kneipe. Ja, vor allem stell dir diese Situation vor. Ich meine, ich bin so oder so schon Angstpatient und dann noch die Aufregung eines Dates. Also. Mhm. Aber vielleicht, das ist jetzt Küchenpsychologie, ich sag's mal. Vielleicht würde gerade so etwas vielleicht diesen ganzen Knoten zum Sprengen bringen. Ja, meine Therapeutin reibt sich dann auch immer die Hände von wegen, dass das dann das wäre, was mich aus meinem Loch reißen kann. Ja, vielleicht. Auch gerade aus den Depressionen und so. Aber wenn du schon nicht in ein Café mit ihr gehst, kannst du sie nicht einfach zu dir nach Hause einladen? Ja, das ist ja klar. Ich meine, ich rede auch mit Freunden und meiner Therapeutin auch darüber. Ja. Ich rufe eigentlich nur an, weil ich mal so einen ganz Außenstehenden fragen wollte. Ja. Aber das Ding ist ja, ich meine, wer versetzt mal die Lage dieser Frau? Da kommt jemand in die Apotheke und sagt dann, ja, kommst du mal bei mir vorbei, wir trinkst mal ein. Ich meine, ich würde nicht mit dir nehmen. Nee, ist schon klar. Aber... Also du hast ihr einen Brief geschrieben, sagst du, ne? Ja, ja. Und hat sie dann dir einen zurückgeschrieben oder war sie nur einfach freundlich in der Apotheke weiterzugehen? Genau, also geflirtet. Sie hat nicht zurückgeschrieben. Und hallo. Sie hat nicht zurückgeschrieben. Sie hat nicht zurückgeschrieben. Du könntest ihr, ich spinne jetzt mal so, vielleicht ist es auch nicht gut, vielleicht könntest du ihr noch mehr schreiben und einfach mal so eine Andeutung von deiner Krankheit machen, dass es für dich schwierig ist einfach. Das habe ich damals schon betont. Ach so. Ist nicht alles ausgebreitet, aber schon gesagt, so, das warum heißt, ich einmal die Woche da bei der Therapie ja, bin und so. Ja, das ist doch gut. Das heißt, die wäre dann gar nicht so erstaunt, dass ihr euch nicht verabredet in einer Kneipe, sondern eben bei dir zu Hause. Und wenn du dann noch schreibst, dass es bei den Eltern ist, dann muss sie ja nicht Angst haben, dass da irgendwas was passiert. Ich finde nur auch, so aus meiner Intuition heraus, dass das vielleicht irgendwie eine irre Chance für dich ist, aus deinem Teufelskreis rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wie auch immer. Und würde dich auch wirklich nur ermutigen wollen, da am Ball zu bleiben und irgendetwas zu unternehmen. Also und wenn die auch schon so nett und freundlich zu dir ist, und das sind doch schon mal ganz gute Voraussetzungen. Also muss ein weiterer Schritt gemacht werden. Der Schritt heißt, ihr müsst mal zusammen sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Vorstellung, mit ihr bei dir zu Hause zusammen zu sein, versetzt sie dich auch sehr in Panik? Ja, also von der Angsterkrankung her nicht unbedingt. Also es geht eigentlich. Das wäre ein bisschen lockerer, als wenn ich sagen in der Kneipe wäre. Also. Mhm. Aber das Problem ist einfach nur halt so von der Depression und von meiner allgemeinen Stimmung her. Also es ist einfach ein zweischneidiges Schwert, jetzt irgendwie verliebt zu sein. Mhm. Und es ist halt schwer, sich das auszumalen, wie es sein könnte. Mhm. Aber mach es, Dirk. Lass dich drauf ein. Also ich bin froh, dass die Psychologin das auch sagt. Ich sag's ja so aus meinem Gefühl heraus. Ja. Mach es. Du hast nichts zu verlieren, Mensch. Du kannst. Ja, das ist ja das Witzige dran. Ich habe ja auch keine Hemmungen, da jetzt hinzugehen und sie auch irgendwie anzusprechen. Ja, ja, ich mag schon, dass du eigentlich ziemlich forsch so bist. Ja, ja. Also ran. Wenn du schaffst, das musst du rangehen. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Alles Gute, Dirk. Ja, man hat mit dir gesprochen zu haben. Ja, und alles Gute und gute Besserung. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Katrin, 22 Jahre. Ich grüße dich, hallo. Hallo. Katrin, dein Thema. Mein Thema ist das Meyer-Hockey-Tamsky-Küster-Syndrom. Oh. Hört sich schwierig an. Was ist das, ja? Das kommt nur bei Frauen vor und das ist eine Fehlbildung der Gebärmutter und der Vagina. Das heißt, die wird nicht richtig ausgebildet und bei mir waren sie beides zusammen damals so groß, so 1 Zentimeter ungefähr. Mhm. Ja. Welche Folgen hat das im Leben? Also generell, also ich kann keine Kinder kriegen. Ich bekomme und habe auch noch nie meine Regel bekommen. Mhm. Die Vagina ist damals künstlich angelegt worden, ist aber bei einer Gebärmutter leider nicht möglich. Mhm. Ja. Die Vagina ist künstlich angelegt worden. Genau. Das heißt, kannst du normale Sexualität erleben? Weiß ich nicht. Also ich habe bis jetzt ja nur Bettgeschichten mit Frauen. Also weil ich seither mit Männern irgendwie, ich habe nichts gegen Männer. Also ich würde auch gerne Beziehungen mit Männern eingehen. Mhm. Aber ich habe irgend vor diesem gewissen Bettgeschichten. Wann ist denn die Vagina gelegt worden? In welchem Alter? Also mit 14 haben sie es herausgefunden und 15 war ich, als sie angelegt wurde. Und wie sah das wie sah das vorher aus, anatomisch? Bevor der Operation? Man kann sich das vorstellen, man sieht ja mal diese Abbildungen von dem weiblichen Geschlechtsteil. Mhm. Das ist quasi 1 Zentimeter Gebärmutter und Vagina und da hängen dann schon die Eierstöcke dran. Mhm. Also was sonst, ich weiß nicht, 12 oder 13 Zentimeter nach oben geht, sind ja dann eben nur 1 Zentimeter. Ja, dann bist du operiert worden mit 14 Jahren, also Jugendliche. 15 Jahre, also quasi mitten in der Pubertät. Genau. Und ist die Vagina jetzt so geformt, dass man sagen könnte, das ist jetzt also eine normale anatomische Formung, kann man das so sagen? Also mein Professor damals hat mich war noch Nachbehandlung und danach hat er mich als gebrauchsfertig an meine Mutter übergeben. Das fand ich auch sehr lustig. Wer hat dir das so ausgedrückt? Gebrauchsfertig? Genau, gebrauchsfertig. Ja. Und sind in 8 Zentimeter sind angelegt worden, aber es ist eben dehnbar. Wenn ich in der Übung bleibe. Und das ist ja bis jetzt nicht passiert. Ja. Du kannst aber einen Orgasmus erleben. Ja, also damit habe ich keine Probleme. Da ist alles, das geht sogar besser als vorher, sage ich jetzt mal so. Aber hast du denn jetzt aus Angst vor einem Geschlechtsverkehr mit einem Mann so vor die Frauenbeziehung gesucht? Ich weiß es nicht. Also ich war, wenn man so dran denkt, also hatte ich schon früher eine engere Beziehung zu Frauen. Mhm. Aber ich würde mich so vom Bild her eher als bi Das heißt, in der sexuellen Fantasie wäre es durchaus vorstellbar und für dich auch durchaus reizvoll, mit einem Mann diverse Dinge zu tun. Ja. Ja. Schon. Und du hast bisher die Angst, dass es nicht funktioniert, dass es vielleicht weh tut, dass der Mann das nicht vorsichtig genug macht? Ich habe danach, also nach der Operation, einige Männer kennengelernt und beim größten Teil war es eben so, dass sie abgeblockt haben direkt, dass sie selber Angst hatten. Ich sag mal, bei 2 vielleicht aus Angst, mir weh zu tun. Mhm. Und von den anderen ist er, wenn mit dir irgendwas nicht stimmt, dann wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Mhm. So auf die Art. Und da schon mal den richtigen zu finden, der erstens vom Äußeren mir entspricht und zweitens dann auch damit zurechtkommt. Auch, dass er eben von mir keine Kinder erwarten kann. Ja, klar, ja. Das ist. Aber ich denke mal, dass man das voraussetzen sollte, wenn man sich in eine Frau verliebt, dass man sich damit dann wirklich arrangieren kann, vorsichtig zu sein. Und man muss ja nicht gleich, wenn man verliebt ist, gleich an die Enkelschar denken. Das ist klar. Oder so. Warst du denn nicht immer so verliebt in den letzten Jahren in einen Mann? Eigentlich weniger, weil ich eben bisher nur mit Frauen zusammen war. Bist du denn in einer Beziehung mit einer Frau im Moment? Auch nicht. Ich bin schon seit 2,5 Jahren solo. Ah ja. Aber die Neugierde ist schon da und du würdest ganz gerne diesen Schritt in diese Welt, in diese Hetero-Welt schon auch mal machen. Ja, irgendwann schon. Mhm. Also ich würde dich da auch wirklich nur gerne ermutigen zu wollen, Katrin. In der Hoffnung, dass du wirklich einen netten und tollen Mann findest, der da Rücksicht drauf nimmt. Und da bin ich sicher, die wird es geben. Ganz klar. Wir müssen leider Schluss machen. Ich höre schon. Die Sendung ist gleich zu Ende, aber ich fand es wirklich interessant. Das habe ich noch nie gehört, so ein Phänomen, mit dir gesprochen zu haben. Und wünsche dir einfach viel Glück, dass du einen netten, tollen Typ findest mal. Ich danke dir. Alles Liebe. Ebenso, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Na, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Annette Bastian. Und morgen sind wir wirklich nicht im Fernsehen. Wir haben uns also 10-mal vergewissert. Morgen sind wir ausschließlich im Radio und im Fernsehen wieder nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, bis morgen oder bis nächste Woche. Ciao. Gute Nacht.